Lilly und Luise saßen auf der Wiese, sprach sie an, ein junger Mann, der sogleich ihr Herz gewann, doch beide wollt er küssen, das wollt keine wissen, und zum Schluss, wie's kommen muss, da ging er ohne Kuss. Die Moral von der Geschichte berichte ich gern. Siehst du zwei Frauen, dann verzichte oder halt dir eine fern. Lilly und Luise sitzen auf der Wiese. Anzusehen sind beide schön, nur eine müsste